Herzlich willkommen zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit der Piraten NRW heute am 22. Das Pad ist falsch, gut. Heute am 4. März 2022 um 21:01 Uhr. Wir beginnen mit der Genehmigung der Tagesordnung, die ist im Pad. Ich frage in die Runde, gibt es Einwände? Das ist nicht der Anschein, deshalb ist die Tagesordnung wie im Pad genehmigt. Vielen Dank. Willkommen zur Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist das vom 18. Februar. Das ist im Pad verlinkt. Und auch hier einmal die Frage, ob es Einwände gibt. Das ist nicht der Anschein, damit ist das Protokoll vom 18. Februar genehmigt. Vielen Dank. Mitgliederzu- oder Abgänge. Gibt es da etwas Neues? Im Pad steht nichts. Auch da höre ich jetzt erstmal nichts. Daher nehme ich das als Nein. Wir kommen zu den Teamberichten. Als erstes die Pressemitteilungen und Blogbeiträge, die bereits erledigt sind. Da gab es einen Blogbeitrag, Erklärung zur Aggression Putins gegen die Ukraine, veröffentlicht am 26. Februar, und eine Pressemitteilung Equal Care, der in mehr Wertschätzung für Sorgearbeit, veröffentlicht am 27. Februar. Gibt es dazu Anmerkungen? Ja, gut, wir kommen zu den offenen geplanten Pressemitteilungen, Blogbeiträgen. Da steht nichts. Ist irgendwas von euch aus geplant? Habt ihr mehr Infos als ich? Ja, wir sind ja zunehmend mit anderen Sachen beschäftigt, von daher wüsste ich jetzt nichts, ne? Das heißt, da ist jetzt auch erstmal nichts. Dann machen wir wieder eine schnelle Sitzung. Request Tracker, da steht auch nichts. Wobei, ja, letztlich ist es auch Request, es ist, ja, es ist halt ein Ticket im Request Tracker mit dem WDR, ne? Aber ich glaube, Ja. Da sollten wir auch drüber sprechen. aber das könnten wir, glaube ich, besser unter Videoteam Krähen, das ist die Ecke, weil das ja damit zu tun hat. Ja. Gut, dann ist Request Tracker auch erstmal weiterhin leer und wir kommen zum Bericht Social Media, angefangen mit Twitter, und ich übergebe Isan. Dankeschön. Die Zahlen sind etwas gemischt. Wir sind bei den Tweets nicht ganz so gut gewesen wie im Monat zuvor, im vergleichbaren Zeitraum. Aber die Profilbesuche sind gestiegen, die Erwähnungen. Und hey, wir haben wieder einen Follower. Nein, wir haben mehr Follower, aber es sind halt leider auch einige abgesprungen. Im Endeffekt also quasi nur ein Follower, aber der ist willkommen. Okay, der beste Tweet war natürlich unsere Erklärung zum Ukraine-Krieg. Und der zweitbeste waren Grüße an die russischen Piraten, was übrigens jeder gerne tun kann, bevor Putin Twitter abstellt in Russland. Das war's in Kürze von Twitter. Danke dir für deinen Bericht und deine Arbeit. Gibt es Fragen zu Twitter? Nein. Ich mache Facebook und Instagram jetzt mal kurz geballt. Also die Zahlen, die sind im Rahmen, weder ganz gut noch ganz schlecht. Die genauen Zahlen reiche ich da gleich nach. Ich hatte heute andere Probleme. Genau. Aber an sich, die Plattformen sind im normalen Rahmen. Genau. Gibt es da Fragen? Nö. Sonstige Social Media steht nichts. Ist auch nichts geplant. Von daher, wenn ihr da nichts habt, kommen wir zur Webseite NRW. Da ist jetzt bisher auch nichts eingetragen. Auch hier einmal die Frage in die Runde, ob ihr da was habt. Auch nicht. Dann kommen wir zum Krähennest und ich nehme das Videoteam mal gleich mit rein. Wie gesagt, wir haben vom WDR die, ja, nicht Anfrage, aber wir sollen beantragen, dass wir im Fernsehen und im Hörfunk unsere Sendezeiten, die müssen wir beantragen. Und wir kriegen nach aktuellem Stand im Hörfunk und im Fernsehen jeweils 2 Sendezeiten zugewiesen. Ich habe den Antrag jetzt auch schon soweit ausgefüllt und auch beides angekreuzt, dass wir also sowohl Hörfunk als auch Fernsehen haben wollen. Dann ist halt jetzt die Frage, wir müssen da halt irgendwas produzieren, was wir denen dann abgeben können. Ne? Das ist erstmal so jetzt in die Runde geworfen. Ja, die Begeisterung ist groß. Nee, also dann sage ich jetzt, wo wir als Punkt erst kriegen. Bitte, was? Warum? Sorry, warte mal, ich bin hier gerade noch in der Kommunikation wegen den Flyern. Großes Erstaunen. Es müsste eine Audio- und eine Videodatei erstellt werden. Ich sehe jetzt bei uns hier im Landesverband wenig Kapazität dafür. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich denke, wir brauchen da dringend Hilfe. Also zur Audio für den Hörfunk könnte ich noch soweit sagen. Ich glaube, da kriegen wir in NRW das mit dem Krähennest und mit Jannis vor allem auf die Beine gestellt. Der ist ja selber Radiomoderator bei so einem Radio. Ich glaube, da zumindest die Audio würden wir hinbekommen. Nur beim Video sind wir, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen. Dani schreibt gerade in den Chat, wir sollen Desert Hold ansprechen. Desert Hold ist schon auf uns zugekommen vor Monaten, hat gesagt, er könnte helfen, aber die Hilfe ist auch sehr begrenzt. Er kann schneiden und das irgendwie aufbereiten und so, aber es geht ja erstmal darum, überhaupt irgendetwas zu fabrizieren. Sprich, da muss ja auch eine Idee hinter, ein Skript hinter sein. Es braucht Protagonisten etc. pp. Ja, also ich glaube, wir sollten erstmal so eine Idee machen, so eine Art Konzept, was wir überhaupt wollen und dann gucken, wie wir das umsetzen können. Ja, ist schwierig, wenn du ein Konzept hast und dann Leute mit einbeziehst. Also sagen wir mal zum Beispiel Kandidatin und dann kommt von denen nichts, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich könnte ja mal den Hergorn fragen, der kennt sich ja ein bisschen mit Video aus. Er meinte ja, er ist im Zweifel auf Abruf. Okay, ja, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir dafür tatsächlich eine separate Telegram-Gruppe aufmachen. Und da Leute reinziehen, die uns dabei vielleicht helfen können, weil wir haben ja wirklich nicht viel Zeit. Mir ist eingefallen, vielleicht, du warst ja gerade da, ob wir die Dresdner mal fragen können. Die haben ja auch ein bisschen Erfahrung. Also die haben allgemein sowieso ihre Hilfe angeboten, wobei die auch ein bisschen begrenzt ist, weil sie ja selber ein bisschen Wahlkampf wegen der OB-Wahl haben. Also ich kann ja sagen, der Antrag als solcher muss bis zum 17. März im Sendehaus in Köln eingehen. Das ist nicht das Problem, der ist fertig ausgefüllt, den schicke ich da irgendwie morgen per E-Mail mal hin. Die Dateien an sich sind bis spätestens 3 Werktage vor dem Sendetermin bis 12 Uhr mittags einzureichen. Das heißt, ich kann noch nicht genau sagen, bis wann, aber Mitte April sollten sie definitiv fertig sein, die spätestens. Also ich hatte gelesen, dass die Werbungen wie war das formuliert, nicht vor dem 4. April ausgestrahlt werden. Das hatte ich hier auch irgendwo gelesen. Und wenn wir dann mit den 3 Werktagen davor, das heißt, wir bräuchten bis zum 1. April auf jeden Fall irgendwas. Richtig, also nicht Mitte April. Das heißt, nicht mehr viel Zeit. Also einen Monat haben wir. Nee, wie gesagt, also wegen dem ganzen Telegram-Gruppe hört sich gut an. Machst du die auf oder wer sie macht? Gerne du, wenn du magst. Jo, dann mache ich das gleich. Also, wie gesagt, Hörfunk schaffen wir im Zweifel auch hier in NRW, glaube ich, alleine, wobei Hilfe natürlich immer gut ist, aber gerade das Video, das ist ja noch mal ein bisschen schwerer. Da brauchen wir Hilfe. Und ich frage mal den Hergon. Ja. Gut, gibt's aus der Runde denn irgendwie Anmerkungen oder Ideen zu dem Ganzen mit dem WDR? Ich würde euch empfehlen, eine Frauenstimme zu nehmen. Ja, also wenn wir was machen, fände ich es eigentlich sehr schön, wenn wir das abwechselnd machen. Mann und Frau, Frauenstimme. Wenn sich audiomäßig niemand findet, meine Stimme kann ich gerne zur Verfügung stellen. Wollte ich gerade sagen, Vako, deine Stimme auf 1 live, da sehe ich dich. Voll krass. Ja, da läufst du so vor der Stauschau, ist auch schön. Ja gut, aber dann mache ich gleich mal eine Telegram-Gruppe auf und ich denke mal, dann spätestens zur nächsten Sitzung werden wir da noch deutlich, deutlich mehr drüber reden, dass wir jetzt schon mal ein bisschen ein Konzept machen und Leute zusammenfinden. Also wie gesagt, nochmal, wir haben 1, 2, 3, exakt 4 Wochen Zeit, wenn wir vom 1. April ausgehen. Ja, gut. So viel zum WDR. Das müssen, schreiben wir gleich noch am besten irgendwie kurz ins Pad rein, aber genau, ansonsten gibt es irgendwas anderes zum Krähennest oder Videoteam außer dem Zeug mit dem WDR, haben wir in die Runde gefragt. Nee, aber ich hätte noch was zu Social Media, sorry, wie gesagt, ich war gerade im Gespräch. Gut, dann, nur weil du es bist, Vako, gehen wir nochmal kurz zu Social Media hoch. Was hast du denn? Das ist ja nett von dir, dankeschön. Ja, sollten wir so langsam mal anfangen, um unsere Webseite bekannt zu machen, was die Landtagswahl angeht? Ich hätte jetzt gesagt, ja. Also, ich sag auch mal, abgesehen davon, so blöd, wie sich das jetzt anhört, dass wir zumindest auch diesen UU-Sammeln-Button wegmachen, weil mittlerweile, wenn jetzt noch jemand anfragt, sorry, dass ich das so sagen muss, bringt's halt echt nicht. Wir haben jetzt schon wieder 2 Anfragen und ich sehe nicht, dass die noch bestätigt werden. Gut, egal. Anderes Thema, aber ja, ich würde sagen, wir so langsam, weil jetzt geht auch bald der Wahl-O-Mat online, es dürften in mehreren Gemeinden jetzt schon Plakate von anderen Parteien hängen, weil die ja offiziell plakatieren dürfen, von daher, ja. Also wir haben ja eine sehr schöne Hauptseite. Da müsste man dann bei Social Media nur berücksichtigen, dass die keinen Header hat. Das heißt, da müsste ein schönes Bildchen gebastelt werden, vielleicht analog dazu, wie die Seite aussieht, mit diesem Kästchen. Dann könnte man die schon mal bewerben. Man könnte die Kandidatinnen-Seite bewerben, schon mal so ganz allgemein für die Werbung, was die Kandidatin angeht, müssten wir uns vielleicht auch was überlegen. Zum Beispiel von jedem versuchen, ein kurzes Zitat zu bekommen, damit wir da Social Media Picks basteln können oder so. Ja. Also was Social Media und Kandidaten Picks betrifft, wende ich mich dann wieder an die einzelnen Listenkandidaten und spreche das mit denen ab. Das kann ich also gerne jetzt aufnehmen. Ja, ich fände es halt schön, wenn wir da ein frisches Zitat hätten. Ja, also nicht das, was da schon auf der Seite draufsteht. Die Seite an sich kann man ja sowieso schon mal bewerben, aber wenn wir dann zu den einzelnen Kandidatinnen kommen, wäre es schon schön, da irgendwie ein wirklich neues Zitat zu haben. Da müsstest du denen natürlich helfen mit Länge und so weiter. Die Länge kriege ich hin, nur den Inhalt, den müssen die füllen. Ja. Vielleicht kannst du auch ein Pad aufmachen und dass die dir da was reinschreiben. Ich weiß nicht, wie die Kandidatinnen das sehen, ob wir dich vielleicht einfach auch mit in die Kandidatinnengruppe holen dafür. Auf Telegram, da sind fast alle beisammen. Ja, das ist, ich glaube, ich bin da schon drin, wenn ich mich nicht täusche. Ich gehe mal gucken. Gut, Gut, dann war ich gerade kurz ein bisschen AFK, ups. Genau, regelt ihr das mal? Wo waren wir stehen geblieben? Kamen wir zur Veranstaltung? Kurze Frage, Vako. Das ist aber nicht die Gruppe, du meinst jetzt nicht die Gruppe AV Landtagswahl, oder? Die Kandidaten haben noch was anderes. Ja, genau. Und da bist du, da sind tatsächlich nur die Kandidatinnen drin. Also, wer mich da reinziehen kann, wäre nett. Machen wir. Und zu der Webseite, Fabian, wo du gerade sagtest, von wegen die UUs, die könnten da weg. Das hatte ich mir auch schon überlegt, nur da müssen wir natürlich da was anderes hinmachen. Wir haben ja diesen Themenflyer erstellt, also diesen Überblick mit einem kurzen Satz, was sind so unsere Hauptthemen. Wenn wir dazu eine Seite machen und die dann da hinterlegen, also unsere Themenschwerpunkte oder irgendwie sowas, wäre das eine gute Idee? Mal allgemein gefragt in die Runde. Von mir ein Plus hier. Ich habe, welche Seite meinst du jetzt? Ich kann das gerade nicht zuordnen. Wir haben noch die Seite Landtagswahl 2022. Ja. Und da hat Mika uns doch diese hübschen Bilder, diese Kacheln gemacht, sagt er. Das meinst du, ja, okay. Genau. Und da ist ja eine Kachel auch noch Unterstützungsunterschriften und das kann auf jeden Fall die Tage dann jetzt auch mal weg. Okay, klar. Uwe Eichwald, kannst du sowas austauschen oder machst du dann die ganze Seite kaputt? Was? Also, ich glaube, ich würde sowas tatsächlich auch schaffen, aber ich garantiere nichts. Sonst müsste Mika da noch mal ran. Ich guck mal nach den Texten und kommuniziere das dann im Lattenrost. Der Mika ist ja auch hier. Ja, aber Mika hat ziemlich viel zu tun. Gut, aber dann machen wir das so. Das hört sich doch gut an. Ja. Wir waren stehen geblieben bei den Veranstaltungen und Terminaktionen, nachdem wir einmal kurz auf Social Media aufgesprungen sind. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist Markus Schuld gewesen, nochmal fürs Protokoll. Da stehen jetzt drei Daten im Pad und nach der Farbe sieht das nach Isan aus. Möchtest du da was zu sagen? Ja, ich habe kurz mal einen Blick in den kleinen Kalender geworfen. Also wie gesagt, die Termine da, das ist nichts, wo ich jetzt sage, hey, da müssten wir was machen. Aber falls irgendjemand sagt, Stichpunkt dies oder jenes und sich berufen fühlt, da irgendwas zu schreiben, fände ich das natürlich ganz toll. Die Themen sind zum einen am 8.3. der Internationale Frauentag, am 12.3. Welttag gegen Zensur im Internet. Und am 18.3. Aktionstag für die Freiheit politischer Gefangener. Ich denke mal, das sind alles Themen, die durchaus politisches Interesse haben. Und wäre nicht schlecht, wenn da jemand sagt, ich bringe da was für. Ja, auf jeden Fall sind das wichtige Tage. Zum Internationalen Frauentag, ich meine, wir könnten ja mal, wir haben ja Kandidatinnen auf unserer Landesliste, vielleicht wollen die irgendwas schreiben. Ich glaube, gerade Alessa ist ja auch sehr mit dem Thema ein bisschen affin, wobei 4 Tage natürlich jetzt ein bisschen knapp ist, aber hey, wir können es versuchen. Für den Aktionstag mit den politischen Gefangenen, da haben wir natürlich, was haben wir denn da? Den Assange, den Snowden. Ich glaube, mit der Ukraine könnten wir jetzt auch ein bisschen vielleicht noch aufgreifen. Und Zensur ist natürlich piratisches Thema, ne? Also ich glaube, da könnten wir zu allem irgendwas machen. Ja, gerade weil es ja auch aktuell ist, nachdem wir jetzt lesen dürfen, dass Putin Social Media in Russland komplett abschalten will, sprich Twitter und dergleichen, da haben wir einen aktuellen Aufhänger. Ist halt die Frage, wer macht's, ne? Also ich kann bei allen meine Hilfe anbieten. Ich habe jetzt die nächste Woche, ich sag mal, viel Freizeit. Und von daher könnten wir zumindest vielleicht mal über ein Pad aufmachen und dann einfach auf gut Glück hoffen, dass wir irgendwo einen gescheiten Artikel zusammenbekommen. Also was ich anbieten kann, ich kann Alessa anschreiben und das mit dem Frauentag, das kriegen wir hin, das übernehme ich. Bei den Gut. politischen Gefangenen und bei der Zensur weiß ich halt nicht, wen man ansprechen könnte. Da finden wir bestimmt jemanden. Und im Zweifel schreiben wir gemeinschaftlichen Text und dann packen wir irgendeinen Namen darunter oder so. Ja, aber das kriegen wir hin. Das ist leicht gesagt, Fabian. Das ist nur im Moment gerade etwas schwierig, weil einige von uns halt jetzt auch zeitlich begrenzt ausfallen. Und das heißt, der Rest bleibt bei uns, die wir jetzt noch weitermachen. Und wir wirbeln sowieso schon. Ich weiß nicht, das ist so leicht gesagt, das kriegen wir hin. Wir können ja Hilfe beim Saarland oder SH anfragen oder so. Naja, so ein bisschen NRW-Bezug sollten auch internationale Tage irgendwie haben, wenn wir was für unsere Webseite machen. Also ich kann für mich nur persönlich sprechen. Ich bin absolut am Limit, was meine Kapazitäten angeht und sehr viel mehr als lekturieren und dann was online stellen, werde ich in den nächsten Tagen irgendwie nicht schaffen. Rein theoretisch genügt es mir, wenn irgendjemand von euch eine Idee hat, wen ich wegen der 2 anderen Tage fragen kann. Das denke ich, kriege ich hin. Und wenn dann jemand einen Text einreicht, lektorieren und so weiter, kriegen wir auch hin. Aber selbst schreiben, da sehe ich auch unsere Grenzen jetzt allmählich kommen. Ja, wir könnten es zum Beispiel tatsächlich wirklich mal an die Kandidatin weitergeben. Ich gucke mir mal die Stichworte der Kandidierenden an und schau mal, wer da eventuell für die anderen beiden Themen in Frage kommt. Wenn es nicht klappt, ja, dann ist es halt so. Genau. Gut, das heißt, da haben wir aber auch jetzt einen Plan. Das hört sich sehr gut an. Top. Haben wir noch weiteres zur Veranstaltung, einen Termin oder Aktion? Anscheinend nicht. Organisatorisches, da steht bisher nichts. Gibt es dazu irgendwas? Auch nicht. Wir kommen zu Sonstiges. Da sind 2 Punkte, beide von Vako, einmal der Themenflyer Gesundheit und Pflege und einmal Valomat. Vako, was möchtest du uns damit sagen? Ich möchte damit sagen, Doppelpunkt, der Themenflyer Gesundheit und Pflege wäre dann der letzte, den ich jetzt hier in den letzten 48 Stunden aus dem Nichts gestopft habe. Der bräuchte noch ein Lektorat und geht dann weiter an die Kreativen. Ja, und dann haben wir ja die 83 Fragen für den Valomaten bekommen. Samina, hattest du gesagt, da können wir auch Hilfe vom Saarland und Schleswig-Holstein in Anspruch nehmen, weil die das ja auch schon hinter sich haben. Da würde ich vorschlagen, dass wir erstmal schauen, wie weit wir mit Copy and Paste, was unser Wahlprogramm angeht, weiterkommen und dann mal schauen, wie viel da noch übrig ist, und wen wir dann um Hilfe bitten können. Aber das war, sag noch mal, Deadline irgendwie auch Ende März, 21. oder sowas? Ja, irgendwie so. Ja, das heißt, da haben wir auch nicht mehr allzu viel Zeit. Also zum Themenflyer, den kann ich jetzt gleich noch lektorieren, dann haben wir das schon mal fertig. Und Valomat ist halt die Frage, ob da jetzt, ich denke mal, es wäre sinnvoll, wenn wir da noch eine gesonderte Sitzung, einfach so ein Arbeitstreffen mäßig machen. Ja, denke ich auch. Nur wir sollten, bevor wir die Arbeitssitzung machen, gucken, wie weit wir kommen. Dass wir wirklich also alles, was einfach abzudecken ist, wo wir direkt sagen, ja, und das auch im Wahlprogramm wieder gespiegelt sehen, dass wir das schon mal von der Backe haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, so haben wir es ja die ganze Zeit gemacht. Das schafft schon ein bisschen mehr Platz, sodass man durchatmen kann und dann die Punkte bearbeiten kann, wo man keine eindeutigen Dinge hat, auf die man sich berufen kann. Ja, und wie gesagt, ich war ja in der Arbeitssitzung, wo SH das Zeug gemacht hat, und da war das Saarland auch schon dabei, und da haben sie auch beide zu mir gesagt, falls ihr Hilfe braucht, ihr könnt von uns sozusagen kopieren, wenn es passt, und ansonsten helfen wir euch auch sehr gerne. Also wir haben Unterstützung im Zweifel. Vaku, mein Gegenvorschlag war, lass uns doch die Antworten vom Saarland, wenn die das schon anbieten, dass wir das Pad zumindest von denen haben. Und dann kann man ja gucken, anstatt jetzt lange in unserem Programm selber zu suchen, was davon übereinstimmend ist mit unserem. Es geht vielleicht etwas schneller, als jetzt erst bei Null anzufangen und dann zu gucken, was die anderen haben. Ja, aber wir haben unterschiedliche Programme und die Fragen sind sehr NRW-spezifisch. Also ich weiß nicht, ob es wäre natürlich auf jeden Fall mal super, dieses Pad zu haben, da gebe ich dir recht. Aber wir müssten da schon schauen, was in unserem Wahlprogramm steht. Das heißt, wenn wir da was kopieren, müssen wir ohnehin gucken, haben wir das denn auch so im Programm stehen. Ja, okay, das stimmt Es sind natürlich. ja auch andere Fragen, es sind ja nicht die gleichen Fragen. So Ach dass man so. die von 1 bis 83 runtergehen könnte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Landeszentralen sich da so absprechen. Okay, dann bin ich von einem falschen Punkt ausgegangen. Also ich würde sagen, wir geben uns eine Woche Zeit, so viel da reinzupacken, wie reinzupacken ist. Vielleicht kannst du Eichwald mal fragen, wo die das schriftlich festgehalten haben und dass die uns das schon mal zur Verfügung stellen. Und dann, ja, wenn wir nach einer Woche da noch sehr viel offen haben, sollten wir dann vielleicht nächste Woche ausnahmsweise dafür ein extra Mammel machen. Ja, können wir machen. Perfekt, dann mache ich das, brauche ich die auch noch gleich. Gibt es weiteres zu sonstiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Werkzeuge und Links, das ist ein Punkt, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Der nächste Termin ist am 18. März um 21 Uhr. Vermutlich gibt es aber vorher, wie gesagt, entsprechendes Arbeitstreffen für den Valomaten. Ich frage nochmal in die Runde, ob es irgendwelche Anmerkungen, Hinweise, Ideen gibt. Das scheint nicht der Fall, dann beende ich die heutige Sitzung um 21:29 Uhr. Vielen Dank. Danke dir.